Korrespondent Professor Guido Raimund berichtet aus New York. Verehrte Hörer, ich befinde mich in meinem Apartment im vierten Stock meines Hotels in New York und blicke auf das Gebäude der Federal Reserve Bank in der Liberty Street von Manhattan, auf jene Federal Reserve Bank, die viele Menschen in aller Welt für die Machtzentrale des Kapitalismus, ja der Weltpolitik, halten. In dem imposanten Gebäude mit der Hausnummer 33, es ist im Stil der florentinischen Frührenaissance erbaut, lagern mehr als 8000 Tonnen Gold. Mehr Gold als selbst in Fort Knox. Und was ich sehe, ist politisch und historisch noch nicht einzuordnen. Denn vor meinen Augen dringen eben US-Soldaten mit schussbereiten Waffen in großer Zahl in das Gebäude ein. Indessen blockieren Armeelastwagen und Panzerfahrzeuge die Fahrbahn. Gegen wen richtet sich diese eindeutig militärische Aktion? So müssen wir uns alle in diesem Augenblick entsetzt fragen, gilt es, einen terroristischen Anschlag abzuwehren? Haben die Vorgänge die Zustimmung des Präsidenten der Vereinigten Staaten? Und wo ist der Präsident selbst? Und warum meldet er sich denn nicht zu Wort? Das Unbegreifliche ist, dass alle TV-Stationen, die meine Mitarbeiter derzeit fieberhaft zu erreichen versuchen, abgeschaltet zu sein scheinen. Außer Betrieb. Out of order. Auf allen Kanälen das gleiche Bild. Es herrscht vorübergehend Sendepause. Doch auf der Straße vor dem Portal der FED, der Federal Reserve Bank, tut sich etwas. Ich sehe ein Gedränge, Menschentrauben, Szenen, die schwer einzuordnen sind. Ganz deutlich sehe ich Zivilisten in Handschellen, die etwas rüde und offenbar unter Protest aus dem Gebäude gezerrt werden. Die Zivilisten werden nun allesamt auf bereitstehende Lastkraftwagen der US-Armee verfrachtet. Auch aus der nahen Wall Street werden mir nun Schüsse gemeldet. Einzelheiten sind auch von dort nicht bekannt. Achtung, ich bekomme jetzt Nachricht. Du, Franz, Karl, in welchem Kanal? Okay, Eschholten. Achtung, Achtung, jetzt kommt ein Bild im TV. Ein General mit Orden an der Brust taucht auf, flankiert von martialisch wirkenden Soldaten. Es handelt sich, wie mir berichtet wird, um Soldaten der 10. US-Gebirgsdivision aus Fort Drum, die ihre Waffen im Anschlag halten. Ein Militärsprecher erklärt, dass ein gewisser General Patton nun zu den Amerikanern sprechen wird. Meine Mitarbeiter und ich, wir haben keine Ahnung, wer dieser General Patton eigentlich ist. Ich werde aber bemüht sein, die Rede, die ich nun per Kopfhörer mitverfolge, simultan für Sie ins Deutsche zu übersetzen. Achtung, es geht los. Ich, General William Patton, habe mich entschlossen, gestützt auf die amerikanische Armee, die 100-jährige Diktatur der Federal Reserve Bank zu beenden. Heute, vor 100 Jahren, also am 23. Dezember 1913, spielte sich die tragischen Ereignisse in unserem Lande ab, die Amerika und die Welt in eine 100-jährige Knechtschaft stürzten. Damals haben unsere Väter ahnungslos den Verschwörern Raum gegeben. Unsere Väter, Gentlemen, sind damals nicht wachsam gewesen. Mit dem heutigen Tag aber kehrt das Geldschöpfungsrecht, Grundlage der Freiheit eines jeden Volkes, in die Hände der amerikanischen Nation und in die Hände aller unterdrückten Nationen zurück. Künftig wirkt sich der amerikanische Staat nicht mehr für 3 Dollar Zinsen einen jeden 100-Dollar-Note von einer Bande von Trickdieben ausleihen müssen. Vielmehr wird sich Amerika in Zukunft sein Geld selbst drucken. Das ist unser Recht und das ist auch unsere Pflicht. Ich bin nicht gekommen, um die amerikanische Verfassung zu beseitigen. Ich kam, um der amerikanischen Verfassung wiederum Geltung zu verschaffen. Die Demokratie des alten Roms kannte in Zeiten der Gefahr den Diktator pro tempore, den Diktator auf Zeit. Und ich bin gekommen als ein Diktator pro tempore, als ein solcher Diktator auf 100 Tage, um die Demokratie in Amerika nach 100 Jahren wiederherzustellen. Danach wird ein neuer Präsident vom Volke gewählt werden und niemand anderer als ich selbst werde für dieses Amt kandidieren. Der bisherige Präsident ist von der amerikanischen Armee in Haft genommen worden. Er hat nicht unserem Staate, sondern einer kleinen Clique von Bankern gedient, einer Lobby von großer Verwerflichkeit. Er lud ein zum Tanz um das goldene Kalb. Nun befindet er sich in einem geheimen Ort in Sicherheit und er ist unverletzt. Es ist in meinem und in unser aller Sinn, kein Blut zu vergießen. Ich bereite einen Spuk, einem Albtraum ein Ende und kehre zu den Idealen der Gründerväter Amerikas zurück. Weil wir nicht wachsam gewesen sind, Gentlemen, als es noch Zeit war, ist es einer Handvoll Feinden der Demokratie gelungen, sich der mächtigsten Kraft im Staate zu bemächtigen, des Geldschöpfungsrechtes. Seither verleihen sie an unser Land Geld für Zinsen, das sie aus dem Holze unserer Wälder schlagen und aus einem Baum, des Sycamore Tree, für dessen Stamm der Farmer $10 erhält, machen sie 10 Millionen und verborgen sie an uns für 3%. Seither entscheiden sie, wer den Oscar erhält, wer den Nobelpreis, was in unseren Zeitungen steht und welches Land der Erde wir unter dem Vorwand der Befreiung oder der Demokratisierung mit Krieg überziehen müssen. Sie haben Josef Stalin zum Helden und Yasser Arafat zum Teufel gemacht. So haben sie viele Teufel zu Helden und viele Helden zu Teufel werden lassen. Unsere Väter, Gentlemen, sind eben nicht wachsam gewesen, heute vor 100 Jahren. Damals am 23. Dezember 1913 waren unsere Väter schon auf dem Heimweg mit der Eisenbahn zu ihren Familien und dachten an das Truthahnessen im Kreise der Kinder. Indessen verblieb eine Handvoll von Verschwörern, denen der Truthahn des Weihnachtsfestes nichts und das Geld alles bedeutete, in den Hallen des Kongresses zurück und verlieh sich selbst das Geldschöpfungsrecht, das so dem amerikanischen Volke geraubt worden ist. Ja, heute vor 100 Jahren, am 23.12.1913, haben wir die Freiheit verspielt, weil unsere Väter, Gentlemen, nicht wachsam gewesen sind. Und heute in 100 Tagen werde ich den Amerikanern berichten, dass die Feinde der Freiheit für immer geschlagen sind. Ich, General William Patton, bin nun mit der US-Armee von all den schändlichen Kriegsschauplätzen in fernen Ländern zurückgekehrt, um diese Freiheit für unsere Nation mit Waffengewalt zurückzugewinnen. Nämlich da, wo sie wirklich bedroht war, im eigenen Land. Bereits im Jahr 1912 hat Präsident Wilson vor der drohenden Entwicklung mit unvergesslichen Worten gewarnt. Ich erkläre daher und verkünde, 7 Gesetze zur Wiederherstellung der Demokratie in den USA und in der Welt. Erstens, alle Schulden, da sie aus Zins und Zinseszins erwuchsen, sind vergeben. Zweitens, alle Schuld, die aus dem Geldbetrug der Fed entstanden ist, ist null und nichtig. Aller Hausbesitz und alles Farmland ist, sofern das Geld Banken geschuldet war, ab heute lastenfrei. Damit sind die Betrüger um die Beute betrogen. Drittens, das Geldschöpfungsrecht kehrt also heim zu den Völkern und zu den Vaterländern. Ab morgen wird der neue amerikanische Dollar gedruckt werden und wir werden ihn den John F. Kennedy Dollar taufen. Zur Erinnerung an den Mann, der für Amerika den Tod erleiden musste. Der den Versuch, das Münzrecht für unser Land zurückzugewinnen, mit seinem jungen Leben bezahlt hat. Und die Geldmenge des Kennedy-Dollars wird sich richten nach der Arbeit, die Amerika leistet. Denn Arbeit heißt die Kraft, die alleine Geld schafft und nicht umgekehrt. Die Lüge ist dem Untergang geweiht. Kein Amerikaner wird ab heute ohne Arbeit sein, wenn er nur arbeiten will. Viertens, alle amerikanischen Soldaten erhalten heute einen Befehl. American Fellows, kehrt heim ins Vaterland. Und sie, die über den Erdball verstreut von der FED ausgesandt worden sind, werden nach den USA zurückgeholt und sie werden in Zukunft nur ein Ziel und einen Auftrag haben, auf amerikanischem Boden bereit zu sein, dem Feind entgegenzutreten. Die Zeit des Terrors gegen die Welt unter dem Vorwand der Demokratie oder der Menschlichkeit ist vorüber. Fünftens, die Macht des Geldes und die Macht des Marktes über die Politik, die Medien und die Kultur wird somit gebrochen und für alle Zeiten beseitigt. Das Geld und der Markt haben der Wirtschaft, die Wirtschaft dem Volke zu dienen und nicht umgekehrt. Wir waren 100 Jahre lang die Knechte des Marktes und des Geldes. Immer wieder wollte man in jüngster Zeit unser Recht auf Waffentragen beschneiden. Immer wieder wollte man uns dieses Recht nehmen. Nun aber kehrt die natürliche Ordnung unter dem Schutze unserer Waffen zurück. Die Wechsler werden aus dem Tempel gejagt und der Markt und das Geld werden für alle Zeiten in eine immerwährende Knechtschaft geschickt. Eine Knechtschaft, die ihnen lehren wird, einzig und allein dem Volke und seinem Staate zu dienen. Sonst aber keinem Herrn. Sechstens. Medien- und Geldschöpfungsrecht werden dem räuberischen Zugriff der Gelddiktatur entzogen und als vierte und fünfte Gewalt im Staate neben den drei klassischen Gewalten in der Verfassung verankert. Siebentens. Die beiden politischen Parteien der USA werden, da es sich um ein und dieselbe Partei handelt, die der Geldherrschaft diente, aufgelöst und verboten. All ihr Vermögen fällt an den Staat zurück, dem sie so schlechte Hüter und Diener gewesen sind. Die Demokratie der Griechen, der Römer und der Germanen brauchte keine Parteien. Auch die Demokratie der Vereinigten Staaten benötigt Parteien nicht. Die Demokratie braucht nur Männer, für die Partei ergriffen werden kann. American Fellows, wir dulden keine Parteien mehr im Staat. Sie waren ja nur die Köpfe ein und derselben Hydra, nur Teil der finsteren Lobby, die uns beherrschte. Wir haben 100 Jahre lang auch hier im eigenen Land einen ungeheuren Missbrauch des Wortes Freiheit hinnehmen müssen. Da war von der Freiheit der Presse die Rede, aber die Presse war nicht frei. Man konnte sie kaufen. Die Tyrannen der Welt kauften sich die Meinung der Amerikaner, jenen Stoff also, aus dem Demokratie entstehen soll und die sich aus den unverfälschten Informationen hätte bilden sollen. Und von der Freiheit des Fernsehens und des Films war die Rede. Doch die Geldherrschaft hat diese Freiheit missbraucht, um den Angriffskrieg gegen die Welt zu rechtfertigen, der im Namen des Geldes und des Goldes geführt werden musste. Und dem Abortus haben sie das Wort geredet und der Unzucht und dem Recht der Homosexuellen sich öffentlich zur Schau zu stellen. Und der Freiheit der Frau auf eine Gleichberechtigung haben sie das Wort geredet, einer Gleichberechtigung, die es erlaubte, unsere Töchter in den Angriffskrieg zu schicken, an die Front des Mordens, des Raubens und des Folterns. Und da war von der Freiheit der Fett die Rede. Man hat uns vorgegaukelt, dass Warten erlaubt sei, Banken zu gründen oder gar zu kaufen, um Geld zu schöpfen aus dem Nichts. Diese Leute haben einen Akt, der die Schöpfung nachäfft und somit Gott verhöhnte, Geld erschaffen, das nicht durch Arbeit gedeckt war. Aber jeder Amerikaner soll wissen, dass das Wort privatisieren aus dem Lateinischen kommt und das Privare ursprünglich rauben heißt. Und das Geldschöpfungsrecht Amerikas zu privatisieren, das wahrlich war der größte Raubzug der gesamten Weltgeschichte. American Fellows, hier endet die Diktatur des Geldes über die Meinungsbildung, über die Zeitungen, die TV-Stationen, über Hollywood und über unsere Banken. Und anstelle der Diktatur des Geldes wird die Diktatur des amerikanischen Volkes treten. Die Diktatur des goldenen Kalbes, der Proletarier der Seele ist hiermit für immer zu Ende. Diesen Zustand, der dann kommt, den dürfen wir Demokratie nennen. Die amerikanischen Banken gehören ab heute uns selber. Und wenn sich ab heute Hedgefonds, Manager und Derivatenhändler oder Investoren dieser Banken bemächtigen wollen, dann werden sie sich wie jeder gewöhnliche Gangster auch den Zugang mit der Schusswaffe erzwingen müssen. Aber Amerika wird sie dort empfangen. Nicht mit dem Derringer, mit dem unsere Väter einst die Falschspieler beim Pokern zur Rede stellte. Nein, bei einem solchen Versuch, sich unserer Banken zu bemächtigen, würden sie von den automatischen Gewehren unserer Nationalgarde empfangen werden. Ich fordere alle Amerikaner ungeachtet ihrer Rasse und ihres Standes auf, meine Machtergreifung und meinen Befreiungsschlag gegen das goldene Kalb zu unterstützen. Sendet bewaffnete Abordnungen, bewaffnet nach dem Brauch unserer Vorväter aus allen Teilen des Landes, beritten oder zu Fuß, aber unter Verzicht auf Motorenkraft zum Marsch auf Washington. Es soll eine gewaltige Machtdemonstration sein. Zeigen Sie so der Welt, dass hier nicht ein illegitimer Staatsstreich stattgefunden hat, sondern dass sich mit mir und mit der amerikanischen Armee, die amerikanische Nation, das wahre Amerika, das ritterliche Amerika erhoben hat gegen den Bucher, den Zins und den Krieg. Ja, das wahre Amerika hat sich erhoben. Das Amerika Lindbergs, General Steubens, Parker Jockeys, Mark Twains, Ezra Pounds, Henry Fords, Benjamin Friedmans, General Lees, Ashley Wilkes, Jack Londons und John F. Kennedys ist heute gegen die Tyrannen aufgestanden. In den Lebenden, die da kommen, hat sich der Geist der Toten mit erhoben. Denn während ich diese Worte spreche, wird mir berichtet, dass der weiße Mann meinen Aufruf zu folgen beginnt. Die Enkel der Pioniere, die da einst mit blonden Kindern in den Planenwagen in fernen Tagen dieses Land kolonisierten, haben meine Worte erreicht. Reitertrupps aus dem Süden, dem mittleren und dem fernen Westen, aus den Schluchten der großen Gebirge und den Weiten der Prärie haben sich auf den Weg gemacht und sie füllen die großen Highways und die einsamen Landstraßen. Der Führer der Schwarzen, Farrakhan, hat eine Million schwarzer Männer aufgeboten, die nun im Klang ihrer alten Lieder gegen Washington ziehen. Für Gold und Geld wurde einst ihre Freiheit verkauft und sie werden uns darum vorausgehen beim Kampf gegen das goldene Kalb. Und von Wounded Knee her sollen 1000 rote Männer zu Pferd zum Weg nach Washington aufgebrochen sein. Sie haben, so wird mir berichtet, als symbolische Geste ihre Kriegsbeile, ihre Tomahawks ausgegraben, weil sie eine ältere Rechnung mit dem Fluch des Goldes zu begleichen haben, als wir alle zusammen. Sie alle die Söhne Amerikas sind auf dem Weg nach Washington, wo ich auf freiem Felde vor dem Weißen Haus und umgeben von bewaffneten Amerikanern mein Camp aufgeschlagen habe. Wir wollen an diesem Tag nicht leugnen, dass dieses Amerika aus Kampf hervorgegangen ist, wie alle großen Reiche dieser Erde. Doch wenn es eine Kraft des Bösen gab, die uns hinderte, den Besiegten die Hand zu reichen und ihnen das gegebene Wort zu halten, so ist es die Gier und das Gold gewesen, der Tanz um das goldene Kalb. Gentlemen, wir sind nicht genügend wachsam gewesen, so dass sich der Teufel unbemerkt in unsere Reihen zu schleichen vermochte. Eben hat mich die Nachricht erreicht, dass sich die 6. Flotte meinem Befehl unterstellte. Sie durchpflügt den Atlantischen Ozean und hält Kurs auf die heimischen Küsten. Diese Küsten allein wird sie in Zukunft beschützen. Lasst uns ans Werk gehen und die Wunden des hundertjährigen Krieges, der hundertjährigen Knechtschaft, die mit dem Weihnachtsputsch der Fett von 1913 begonnen hat, zu heilen. In 2 Weltkriegen und 100 Kriegen aller Welt hat uns diese Politik der Geldherrschaft geführt und Millionen Amerikaner in Tod und Verwundung. Millionen in Elend und Schuldknechtschaft. Wir glaubten, die Feinde Amerikas draußen in der weiten Welt, aber sie lebten mitten unter uns. Und wir werden jene, die um des goldenen Kalbes willen unsere Arbeitsplätze nach China exportierten, zur Verantwortung ziehen. Vor allem aber werden diejenigen, die durch Einführung der Folter des Kidnappings Guantanamo, durch die Erfindung des gezielten Tötens und des Morden an Zivilisten durch asymmetrische Waffen die Ehre der amerikanischen Armee besudelt haben, vor Gericht gestellt werden und wir werden sie zur Verantwortung ziehen. Dann haben sie ihr Fair Trial, von dem sie immer geschwätzt und um das sie die Besiegten stets betrogen haben. Meine erste Pflicht aber wird es sein, die Mörder John F. Kennedys zu fassen. Das ist jetzt das Wichtigste, denn er hat für uns sein Leben gegeben. Damit beendet General Patton seine Rede und ich gebe zurück zu Radio Deutsch-Österreich.